Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, das Reichskabinett hat folgendes Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches am 1. August 1934 verabschiedet. Paragraph 1. Das Amt des Reichspräsidenten wird mit dem des Reichskanzlers vereinigt. Infolgedessen gehen die bisherigen Befugnisse des Reichspräsidenten auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler über. Er bestimmt seinen Stellvertreter. Paragraph 2. Dieses Gesetz tritt mit Wirkung von dem Zeitpunkt des Ablebens des Reichspräsidenten von Hindenburg in Kraft. Das Gesetz ist vom Reichskanzler und von allen Mitgliedern des Reichskabinetts unterzeichnet. Zum Zeichen der Trauer beim Hinscheiden des obersten Befehlshabers der Wehrmacht, Generalfeldmarschall von Hindenburg, ordnet der Reichswehrminister Generaloberst von Blomberg an. Erstens, sämtliche Offiziere und Beamte im Offiziersrang der Wehrmacht legen zur Uniform auf 14 Tage Trauer an. Trauerflor um den linken Arm. Beim 2. Preußischen Infanterieregiment, beim 9. Preußischen Infanterieregiment und beim 16. Infanterieregiment dauert diese Trauer 4 Wochen. Erster Tag der Trauer ist der 2. August.